Menschen mit einer niedrigen Ekelschwelle scheuen sich auch vor Fremdheit, erst recht vor Krankheit und Unglück. Sie bevorzugen fabrikneue Pullover gegenüber solchen, die nach dem einmaligen Tragen gereinigt wurden. Scheu vor Fremdheit. Sie scheuen sich außerdem vor Dingen, die Menschen mit Tuberkulose, Scheu vor Krankheit, oder einer Amputation, Scheu vor Unglück, berührt haben. Am stärksten reagieren sie bei dem Pullover eines AIDS-Kranken, denn der verbindet für sie alles vermeintliche Übel. Moralische Unreinheit, Unglück, Infektion und Fremdheit. Vintage zeigt also nicht nur Individualisierung an, sondern auch Offenheit und ist damit im doppelten Sinn ein Progressivitätsmarker. So ist zum Beispiel in Deutschland bei Frauen unter 30 die Webseite Kleiderkreisel beliebt, eine Art eBay für Kleidungsstücke, das die Firma Vinted betreibt, deren Webseiten weltweit 20 Millionen Nutzer haben. In der Elterngeneration wäre dieser Trend undenkbar gewesen. Für den progressiven Nachwuchs ist er Normalität. Dasselbe gilt für Couchsurfing, eine Webseite, die kostenlose Übernachtungen anbietet. Die inzwischen über 15 Millionen Nutzer schlafen auf den WG-Sofas und in den privaten Betten der über 400.000 Anbieter, die dafür nicht mit Geld, sondern mit der Gelegenheit entlohnt werden, sich mit Fremden auszutauschen. Kosmopolitische Offenheit zeigt sich auch in der Wortwahl, in der natürlichen Verwendung englischer Wörter wie nice, fancy, flow und crush, wie es sich Ende des letzten Jahrhunderts höchstens Udo Lindenberg getraut hat. Als Zeichen von Weltläufigkeit ist Englisch ein Progressivitätsmarker und daher besonders in der Mode, in Film und Fernsehen, im Journalismus und in der Start-up-Szene verbreitet. Auch die digitalen Medien sind als Heimat der jungen Generation und aus ihrer inneren Logik heraus prototypische Progressivitätsmarker. Google ist eine Neophilie-Maschine, die nicht nur die Neugier stillt, sondern sie stets aufs Neue weckt. Auf YouTube, Twitter und Instagram ist der Content immer neu und überraschend. Als soziale Netze stellen Twitter und Facebook außerdem ein hierarchieloses Kommunikationsgeflecht dar, organisiert ohne zentrale Autorität. Themen und Diskussionen folgen dort zwar einer Gruppendynamik, allerdings nach dem egalitären Prinzip eines Fischschwarms, nicht nach dem Drill einer Ameisenkolonie.